Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Oh. Willkommen zum Omnibus mit Andreas Kessler. Holger, ich freue mich erneut. Thema heute, Entsorgung. War früher überhaupt kein Problem. Ich weiß noch, da war ich irgendwie 18 oder 19 oder sowas. Da gab es so diese Anzeigenblättchen. Annonce hieß es bei uns hier in Berlin, zweite Hand. Ja. Und da habe ich gedacht, weil da waren halt immer so Autos für einen Zehner oder irgendwie sowas drin. Und da habe ich hatte so Bock auf einen VW Käfer. Und da habe ich einen VW Käfer gefunden, zu verschenken. Da ich dachte, ja, so schlimm kann das ja nicht sein. Den hole ich, der kostet ja nichts. So Einfamilienhaus auf dem Land, Garage, Vorplatz und so. Den hole ich, dann kann man da ja so lange dran rumbasteln, bis der wieder fertig ist. Dann kriegt er auch TÜV. Ja. So, ja. So, du hast das gesagt. Ich habe das gesagt. Du warst ja nun auch ein Pro damals. Ja, absolut, absolut. Ja. Und dann haben wir diesen Käfer geholt, irgendwie aus, ich weiß es gar nicht, irgendwo aus dem Bergischen Land und 80 Kilometer mit einem kaputten Käfer und roter Nummer über die Autobahn. Aber der fuhr noch, ja. Was willst du mehr? Und dann hatte ich den ein bisschen vor der Tür stehen und habe dann immer mal geguckt und versucht und mein Vater stand immer nur kopfschüttelnd daneben, weil der ein bisschen mehr davon verstand als ich. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist doch Schwachsinn. Hab den Käfer genommen und habe den dann auf den Schrottplatz gefahren, über den wir uns neulich mal unterhalten hatten kurz, wo ich immer dachte, das explodiert irgendwann da in der Nähe von Euskirchen. Und dann bin ich da hingefahren und gesagt, hör mal, ich habe hier einen alten Käfer. Du hast gesagt, ja, lass stehen im Schlüssel her. Ja, war dann so. Bin ich wieder nach Hause gefahren. Ja, genau. So ging Entsorgung, als wir jung waren. Naja, bei mir war es schon ein bisschen anders. Wir haben die ja immer entbeint, die Autos. Teileträger. Also, ja, also die Sachen, die da drin waren, manchmal ja haben wir wirklich Autos gekauft, die gut ausgestattet waren. Ja, die hatten dann Sportfahrwerk drin, Alufelgen. Okay. Lederlenkrad, Schalensitze. Ja. Dann haben wir den ganzen Kram immer ausgebaut und haben dann also das nackte Häuschen, also was da noch übrig blieb, teilweise auch auf eigene Achse einfach dahin gezogen zum Schrottplatz. Auch über die Stadtautobahn. Natürlich komplett illegal. Ja. Wo war der Schrottplatz? Der war in Spandau. Koch und Lange war der an der Nonnendammallee. Also ein riesen, wirklich Schrottplatz. Und wenn man da ankam mit dem Gespann, also wir haben den dann später dann auch seriöserweise die Kisten mehr auf dem Trailer geladen, weil das ist natürlich, man kann nicht mehr mit dem Auto, was keine Bremsen mehr. Wir reden über West-Berlin jetzt, ne? Wir reden über West-Berlin. West-Berlin konntest du ja irgendwie, glaube ich, auch machen, was du wolltest. Da wird mir immer mal wieder so erzählt. Naja, das war also so ein Experimentierfeld. Ja, da konnte man also einige Techniken und Taktiken ausprobieren. Ja, die kamen dann einfach mit einem großen Greifer, haben das Ding genommen und oben gleich in den Trichter reinfallen lassen und oben, unten kam man dann eben als Splitter wieder raus. Ne? Aber ihr wusstet damals, was ihr tut, im Gegensatz zu uns, weil wir waren halt irgendwie in der späten Pubertät und haben gedacht, wir könnten alles. Aber denken wir heute noch. Ne? Wann hat das eigentlich aufgehört? Also mittlerweile ist es ja so, dass man dafür bezahlen muss, wenn es muss so vor 20 Jahren ungefähr, ich glaube, es war in der Amtszeit von Jürgen Trittin. Ja. Ja, der mit der Eiskugel. Erste grüne Bundesumweltminister. Ja, genau. Der sagte also hier, erneuerbare Energien, da kostet dann so teuer wie eine Eiskugel mehr Kosten für den Bürger, nicht? So war's. Ja. Und der hat also nicht nur das verzapft, sondern auch, wobei die Idee ja gut ist, muss man ja auch sagen. Die Idee ist ja gut mit den erneuerbaren Energien grundsätzlich. Ja, aber für die Verschrottung was bezahlen zu müssen, finde ich tendenziell eine schlechte Idee, weil das führt halt dazu, dass ich merke, nee, den 100er spare ich mir oder wie viel und das hau ist. Das Ding irgendwo. Naja gut, genau. Pass auf. Das war ein Teil des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und die Altautoverordnung. Stimmt, das Wort gab es auch. Die Altautoverordnung. Mhm. Ja, das war dann zunächst mal so, man musste, wenn man ein Auto endgültig, also verschrottet, dann musste man der Zulassungsbehörde einen Verbleibsnachweis zukommen lassen. Ja, also wenn man jetzt seine Kiste zum Schrott gebracht hat, dann hat er da einen Zettel ausgefüllt und sagt, ja, stimmt, hier, Fahrgestellnummer so und so, hat sein Auto hier gelassen, ist der Zettel. Den musste man dahin einschicken. Diese Verordnung gab es und ab und zu tauchte das Wort auch mal auf, Verbleibsnachweis. Ja. Wollen Sie Ihr Auto endgültig stilllegen, dann brauchen wir einen Verbleibsnachweis. Das führte dann dazu, dass alle Ihr Auto nur vorübergehend stillgelegt haben. Okay. Ja, da brauchte man dann natürlich auch einen Nachweis darüber, wo das Auto dann steht. In der Garage, in einer geeigneten, also Kfz-geeigneten. Befriedeten. Ja, auf Privatgelände jedenfalls. Genau. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, in den letzten 10 Jahren jemals sowas gehört, gesehen oder ausgefüllt zu haben. Also die Verordnung besteht weiterhin. Also ja. Das ist immer noch so. Inzwischen ist eben der Rest der Welt interessiert an dem deutschen Schrottauto. Okay, das ja stimmt. Die werden ja dann reihenweise nach Afrika verschifft. Naja, genau. Oder nach vorderen Orient oder wo auch immer. Nicht? Also da ist eine große Nachfrage. Das sind die berühmten Kärtchenstecker, die heute, glaube ich, die Stelle ausfüllen, die früher der Schrottplatz hatte. Nicht? Und die Autoverwertungen, wie sie ja heute heißen, die auch im Zuge der Altautoverordnung dann deutlich aufrüsten mussten. Die brauchten dann eben Schutz gegen das Eindringen von umweltgefährdenden Stoffen ins Grundwasser, mussten da eine Wanne gießen und Gott weiß was alles. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass also mindestens die Hälfte, wenn nicht zwei Drittel aller Schrottplätze dann vom Markt verschwunden sind. Nicht, die mussten dann Waren ja meistens irgendwelche Betonflächen, wo früher mal eine Spedition war, deren Halle abgebrannt ist oder sowas. Irgend sowas. Nicht? Und da lagen dann die Wracks, nicht? Und die wurden dann eben dann von den Kunden, die gebrauchte Teile suchten, weiter ausgeschlachtet. Und wenn das Ding dann irgendwann leer war, dann haben sie die eben dann auch dem Altmetall zugeführt. Also wirklich zerschrottet und eben als weiß ich nicht, Hochofenzuschlag verwendet. Ne? Das heißt, die Kärtchenstecker, was mich ja immer so ein bisschen irritiert ist, also die stecken ja in jedes Auto ein Kärtchen, die machen das eigentlich in der Hoffnung, dass du froh bist, die alte Krücke vielleicht sogar noch für einen 50er loszuwerden. Naja, manche handeln auch wirklich damit, nicht? Also es gibt ja immer wieder Leute, wenn so ein Auto da jetzt mit einem platten Reifen da steht und völlig verstaubt ist, dann gehen die davon aus, der hat irgendwas, der Wagen. Ja. Und derjenige, dem der gehört, der hat kein Geld oder keine Lust oder keine Zeit, sich darum zu kümmern. Und vielleicht gibt er den ja für einen schmalen Taler ab. Ja. Ja, gut. Aber Geld bezahlen die immer oder wollen die es für lau haben? Also meine Erfahrung damit, ich habe ab und zu eben auch mal Autos, die ich nicht mehr will und die zahlen schon immer, also bei so einem völlig abgerockten, was fällt mir da ein? Ich hatte mal einen Alpha 145, der war durch. Mhm. Ja, da habe ich Radio und Batterie rausgenommen und dann gab es dafür noch 150 Euro. Ja, ist ja okay, kannst schön von Essen gehen. Und die Kiste war vor allen Dingen, die war weg. Ja, also darauf kann man sich dann verlassen, weil die haben ja häufig Kontingente gebucht in den Frachtern, die da die Altautos nach Nigeria oder so bringen und die müssen eben voll werden, egal mit was, ne? Das heißt, die sind im Zweifelsfall auch gezwungen, dir was abzukaufen. Na, gezwungen nicht, aber also nur nicht um jeden Preis. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwie so wie wir das bei den Neuwagen hatten, es gibt so irgendwie so einen Stichtag oder so einen Zeitraum im Jahr, wo man nachgucken kann, okay, jetzt müssen die Frachter vollkriegen, jetzt kriege ich vielleicht statt 150, 180 Euro für meine Karre. Naja, da musst du Glück haben, das weißt du ja nicht. Ja, weil du weißt ja nicht, wann die da ihre Heuer haben. Jedenfalls glaube ich jetzt wirklich ernsthaft, heute ist es so, dass der Schrottplatz, also die kriegen kaum noch Nachschub. Ja. Also die Altautoverwerter, mit denen ich mich so unterhalte, die sagen, es ist echt schwierig, teilweise müssen wir selber kaufen. Ja, also die kaufen dann Autos auf. Also die kaufen natürlich Unfallwagen. Ja. Versicherungsgutachter sagt, bieten Sie doch mal hier, wir haben hier irgendwie einen Audi A, sonst was. Der ist verunfallt, was bieten sie denn? Und der Höchstbietende kriegt den dann. Ja. Und das sind natürlich höchst wertvolle Ersatzteile, die da drin sind bei so einem modernen Auto. Also alleine die Elektronikkomponenten. Also wenn die Steuergeräte, wenn du die retten kannst und dann, wenn mal wieder einer so einen Ausfall hat, da ist irgendwie das Steuergerät, weiß ich nicht, für die Komfortsteuerung, also Fernbedienung, Fensterheber ist ausgefallen. Starkregenereignisse haben wir ja immer. Dann laufen die Autos voll, dann gehen die Steuergeräte alle kaputt. Ja. Und dann versuchen die Leute händeringend ein Steuergerät zu finden, was nicht abgesoffen ist. Und da ist heute der Autoverwerter weit vorne. Die verkaufen ja zum Beispiel auch Schlüsselsätze, inklusive Steuergerät für die Wegfahrsperre und Schließzylinder, Transponder, Lesespule und diesem ganzen Kram. Okay, und das bauen die einfach aus dem Unfallwagen aus. Naja, genau. Die kann man ja machen. Nicht? Ja, wie früher die Schrottplätze ja eigentlich auch. Ja, aber es sind eben ganz andere Teile. Nicht? Also nur diese Teile, damit können die in Nigeria überhaupt nichts anfangen, vermute ich. Nee, oder? Wollen die auch nicht. Nicht? Ja. Und dann kommt natürlich noch die Geschichte mit den Katalysatoren dazu, haben wir ja letztens, glaube ich, auch kurz drüber gesprochen. Mhm. Alte Autos haben heute schon einen hohen Wert. Nicht? Also nicht den was, Wert. Was ist für dich ein altes Auto wahrscheinlich was anderes als für mich ein altes Auto, oder? Also wie alt? Naja, was so in der normalen Wirtschaft gilt. Nicht? Also ein Auto fängt an alt zu werden nach 7 Jahren. Das ist dann also wirklich alt. Und dann fährt es vielleicht noch 5, 6 Jahre und dann so mit 12 Jahren ist es so alt, dass es in Deutschland eigentlich nicht mehr als Auto verwertbar ist. Und dann geht es entweder raus. Nach 12 Jahren schon? Ja. Der Fiat Panda meiner Mutter ist 16 Jahre alt und der fährt auch noch ganz toll. Ich habe auch ein paar Autos, die sind über 40 Jahre alt, fährt auch noch ganz toll. Nicht? Ja. Aber da gibt es dann schon Naserümpfen an der Tankstelle. Oh, der alte Stinker, damit fährst du noch? Ja, das ist natürlich komplett Uninformierte, aber die erzählen sowas. Nicht? Es gibt immer wieder Leute, die müssen einen Spruch machen. Das. Jetzt ist ja die Frage, gehe ich... Also ich habe jetzt ein altes, ich habe den 16 Jahre alten Panda meiner Mutter. Ich weiß damit nichts anzufangen. Der TÜV ist vielleicht auch durch. Reparatur kostet 4.000 Euro, sehe ich nicht mehr ein. Warte ich dann darauf, dass ein Kärtchenstecker kommt oder gehe ich dann lieber... Nein, du setzt den natürlich dann für irgendwie 300 Euro ins Netz. Ist ja klar. Nicht? Da kommt schon einer. Ne? Der Kärtchenstecker guckt auch im Netz. Okay. Nicht? Der guckt natürlich auch im Netz und dann handelt er dich runter auf 150 und dann ist die Karre weg. Sind die gibt es unterschiedliche Kärtchenstecker oder ist das einfach nur eine Iteration dieser Altautoverwertung? Also es gibt eben die Kärtchenstecker und nee, das ist schon anders. Alles was nach Nigeria kann, schaffen die nach Nigeria, alles was ein Steuergerät in Deutschland bleiben kann, verkaufen die nach Deutschland. Die fangen jetzt nicht an die Autos so halb zu fleddern, also vielleicht aktuell bauen sie die Katze aus. Warum? Na, A, dass sie auf dem Schiff nicht geklaut werden. Ja, die Mannschaft, die haben ja den ganzen Tag nichts zu tun. Aber die klauen dann alles, was noch irgendwie Geld bringt. Warum ist der Cut so wertvoll? Wegen Platin, was da drin ist. Nicht? Also so ein normaler Cut, da kriegst du immer 150 Euro dafür. Okay. Nur für Cut. Ne? Jetzt. Einen alten Gebrauch. Ja, ich überlege gerade, es würde sich ja sogar lohnen, nachts mit einem Bolzenschneider Katalysatoren klauen zu gehen. Liest du dann keine Zeitung? Da steht das jeden Tag drin. Ernsthaft? Ja. Das passiert. Es werden... Es kann also sein, dass ich morgen in meinen Wagen steige, lasse den Motor und der macht brumm, brumm, brumm, brumm, brumm, brumm, brumm, weil da fehlt so ein Stück. Also das ist im Moment der heiße Scheiß. Ne? Das gibt's doch nicht. Da wusstest du nicht? Nee. Ja, so ist es. Ja. Na gut, aber wir reden ja jetzt von ganzen Autos. Nicht? Ja. Das sind ja ganze Autos. Wenn du als Endverbraucher sagst, so jetzt ist die Kiste durch, hat kein TÜV mehr, Bodenblech ist durch oder der Motor verliert Öl oder... Was auch immer, die Wiederherstellungskosten, also die Reparaturkosten, übersteigen den Zeitwert bei weitem. Und deswegen ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ich gebe den jetzt aus der Hand. Kann man ja machen. Und dann landest du eben entweder beim Neuwagenhändler. Das kann ja sein. Du sagst, ich gebe mein Auto in Zahlung. Dann sagt er, oh Gott, die Kiste. Naja, der will ja sein Geschäft machen. Er sagt, okay, wir geben ihm dafür noch 150 Euro. Okay, ja. Das funktioniert wahrscheinlich immer, oder? Weil der das Angst hat, dass du dann irgendwo anders hingehst, wenn er es... Ja, nein, das ist ja seine Marge und die wird eben so oder so oder so, entweder als Rabatt oder als Inzahlungnahme. Preisvorteil. Er wird dann irgendwie aufgeteilt. Nicht? Und der macht damit gar nichts mit dem Auto. Nicht? Der ruft dann auch bloß den Kärtchenstecker an und sagt, so, wir haben wieder 8. Ja, dann kommen die vorbei und holen die ab. Nicht? Ja, also die lässt er einfach durchlaufen. Nicht? Die tauchen da gar nicht auf. So, das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es eben die Möglichkeit, du verkaufst den noch an irgendjemanden. Da hast du wahrscheinlich 50 oder 100 Euro mehr, kriegst du dann. Hast aber wahrscheinlich auch mehr Stress. Ja. Weil du musst dich um alle Papiere und weißt du, selber kümmern. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sagen so, mir reicht's jetzt mit den Autos, ich will gar kein Auto mehr, du willst den einfach nur noch loswerden. Ja. Man kann den natürlich auch immer noch zu einem Autoverwerter bringen. Aber da landen wir dann wirklich da, was du sagst, dann kostet's Geld. Immer. Es kommt drauf an, also wenn du jetzt für den Verwerter attraktives Fahrzeug hast und es ist noch ganz komplett, noch gar nichts gemacht, du fährst da damit hin und willst nur die Nummernschilder mitnehmen oder den Verwertungsnachweis, dann zahlt er dir auch noch ein bisschen, 100 Euro oder auch so in dem Dreh. Es liegt immer so im unteren dreistelligen Bereich. Also ein Tausender kriegst du nirgendwo für eine alte Karre. Naja, wenn du jetzt einen alten Porsche dahin bringst, macht ja niemand. Also wir reden ja jetzt wirklich von den Verbrauchtautos, die dann eben wirklich nicht mehr, keinen Marktwert mehr haben. Nicht ein Porsche hat immer einen Marktwert. Irgendeiner hat er immer, selbst wenn du nur die Fahrgestellnummer hast. Wieso, was machst du dann, wenn du nur die Fahrgestellnummer hast? Es gibt Leute, die sammeln offenbar kleine Blechschildchen und die dazu passenden Papiere. Keine Ahnung, die heften die wahrscheinlich ab und stellen die sich in den Bücherschrank. Das klingt jetzt aber eher so, als würde da irgendwas Illegales dann hinterher mit passieren. Kommst du darauf? Also ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ich bin heute ironiefrei, stelle ich fest. Aber Moment, natürlich, was machen die? Machen die da mit illegalen Kram? Ich hatte mal vor langer Zeit hatte ich mal einen Porsche Cabrio Turbo Look, den ein Freund von mir irgendwie im Baum gewickelt hat. Und der stand ewig auf einem offenen Parkdeck, weil die Versicherer sich da nicht klar wurden, wer da nun was zu kriegen hat. Und irgendwann war das Ding dann freigegeben von der Versicherung. Und also für mich lief's gut. Und dann haben wir gesagt, na, was machen wir denn jetzt mit dem Wrack? Der war inzwischen voll geregnet, die Sitze schimmelten und Man konnte das Dach auch nicht zumachen, weil es alles, das Auto war krumm. Dann auch weh, war, ja, es war furchtbar. Also und ja, und dann kam einer und zahlte einen Höllenpreis. Die Kiste war ganz sicher nicht reparabel, ganz sicher nicht. Ja, und tja, der hatte wahrscheinlich einen, der die gleiche Farbe hatte und die gleiche Ausstattung. Nur eine kleine Blechpartie unterschied sich. Ne? Das heißt, es sind dann geklaute Autos, die ein neues Schild... Die werden dann umgelabelt, nicht? Wie sind denn die... Ich hätte gedacht, die Fahrgestellnummer da irgendwie reingefräst wäre in irgendein... Nee, die ist in einer Blechpartie drin, die nicht ohne weiteres zu wechseln ist. Ja. Nicht, aber natürlich gibt es da auch Spezialisten, Metall. Ja, klar, und wenn dann hinterher irgendwas Fünfstelliges bei rumkommt, naja, dann lohnt sich das wahrscheinlich auch. Also es gibt, du kannst ja mal dich schlau machen in den im World Wide Web und suchst einfach nach Fahrzeugbriefen. Ja. Und Fahrgestellnummern und Typenschildern, ne? Gibt's. Was ich mal gesehen habe, es gibt halt richtige Autofälscher, die fälschen historische Fahrzeuge und sowas. Ja. Das fand ich total faszinierend. Die benutzen dann Stahl aus gesunkenen Schiffen zum Beispiel, ne? Weil der Stahl dann ja metallurgisch auch, wenn es jetzt ein Vorkriegsauto ist, muss ja dann aus der Zeit stammen. Also die fälschen so richtig. Also es ist nicht nur Optik, sondern da kommt der Gutachter auch nicht hinterher. Ja, nicht ohne weiteres. Ne? Wow. Gibt ja auch Dubletten, nicht? Also Autos kennen eine Geschichte von so einem, wir kommen so ein bisschen von der Entsorgung ab, aber ist es ja Entsorgung. Auf eine Art. Also da war so ein Bugatti, so ein klassischer Bugatti EB35, glaube ich, und der war irgendwie Kriegsbeute. Ja. Ja, hatte sich irgendein amerikanischer Offizier hatte sich das Ding unter den Nagel gerissen und nach Amerika gebracht. Dann auch restauriert und hat dann an historischen Rennen teilgenommen. Also es war ein szenebekanntes Auto. Ja. Und irgendwann brannte dessen Halle ab. Ja, und dann war von dem Auto nichts mehr übrig und dann hat er den Schrott verkauft. Und sag mal, wie war die Geschichte jetzt? Also derjenige, der den gekauft hat, hat auch nur die Fahrgestellnummer benutzt und vielleicht noch irgendwie Teile, die nicht völlig durchgeglüht waren und hat sich daraus eben neuen EB35 mit dieser Fahrgestellnummer gebaut. Und dann gab es aber noch ein zweites Auto, auch mit dieser Fahrgestellnummer. Ich habe die Geschichte jetzt leider nicht mehr ganz präsent. Ja. Jedenfalls, ist was zum Googeln. Vielleicht hat wirklich einer das Wrack repariert. Ja. Ach so, okay, einer hat das Wrack repariert. Und ein anderer hat dann einen Teil des Wracks, ähnlich wie auch die Geschichte mit dem James Dean Porsche, nicht? Mit dem James Dean ums Leben kam, das war ja ein 550er. Aha. Und der ist ja auch in ganz vielen anderen Porsches lebte der dann weiter, nicht? Achso, irgendwer hat die Sitze verbaut, irgendwer hat was anderes verbaut. Ja, und immer gesagt, das ist der Porsche von James Dean. Ja, genau, das ist der Motor von dem Porsche von James Dean. Und, okay. Ja, na gut, also richtig Entsorgung ist das ja nicht. Nee. Also das ist dann irgendwie eine Weiterverwertung. Und das ist auch, da wird einem nie einer Details erzählen bei solchen Geschichten. Ja. Nicht? Aber es gibt... Ja, doch, der Staatsanwalt, wenn du einen kennst, der sowas ermittelt. Das der muss aber dann natürlich dann auch den Zugang haben, ja. und die Connections. Und es gibt auf jeden Fall Dubletten. Ja. Ja, es gibt zwei Autos, die haben die gleiche Fahrgestellnummer. Und dann gab es ja die Zeit, als die Rote Armee-Fraktion zugange war, die hatten auch Dubletten. Die haben gesagt, was haben wir jetzt hier gerade, was läuft hier? Das waren in den 70ern Golf 1. Ja? Ja. Da gab es also, weiß ich nicht, einen weißen Golf 1. Und dann haben sie sich einen weißen Golf 1 geklaut und haben das Kennzeichen von einem anderen weißen Golf 1, der genauso aussah, daran gemacht. Ja, also ein Kennzeichen gefälscht. Und da haben dann ihre Aktionen unternommen und dann kriegte der aber nachts Besuch, der mit dem anderen Golf 1. Ne? Ja. Der sich nicht zu Schulden kommen ließ oder gelassen hat und ganz verwundert war. Nicht? Und alle haben behauptet, ihr Auto wurde gesehen. Ein Auto, was so aussieht wie seins, mit einem Kennzeichen, was dem entspricht. Damals. Ja, naja. So. Mir sind auch ein Kennzeichen geklaut worden, bin ich auch zur Polizei gegangen, auch so ein Kriminaler vermutlich. Meinte auch so, ja, hier Kennzeichen und so. Sag ich so, was passiert denn damit? Sagt er, das ist Benzindiebstahl heutzutage. Ja, genau. Und dann habe ich dann auch gesagt, so, ach, das ist ja jetzt enttäuschend. Sagt er, nein, bei Ihren Kennzeichen ist das nicht so. Ihre Kennzeichen werden verwendet von einer terroristischen Vereinigung, um Anschläge zu verüben. Und, zulasten der deutschen Bundesregierung. Genau, Benzindiebstahl, finde ich auch. Naja. Naja, gut, okay, also das ist ja nicht richtig Entsorgung. Also bei so hochwertigen alten Autos, es gibt Autos, die werden nicht wertlos. Ja? Also jedenfalls unter den heute geltenden Bestimmungen. Aber wahrscheinlich, selbst wenn morgen jetzt einer sagt oder nächstes Jahr, wir verbieten es gerne, den Betrieb von Autos mit Verbrennungsmotoren auf öffentlichen Straßen verbieten wir. dann, selbst dann gibt es Autos. Ich wollte gerade sagen, also diese ganzen historischen, also die wirklich historischen, das wird niemand verbieten. Ich glaube, selbst der grünste Grüne wird einen Traction Avant nicht von der Straße verbannen wollen. Ja, Traction Avant ist schon grenzwertig, aber ich denke da an diese Moving Art. Weißt du? Ja, ja, also Autos, Bugatti und diese. Naja, oder hier, da gab es doch mal eine BMW, der M1, der dann von Rauschenberg und Dwight Twombly designt wurde, nicht? Oder Andy Warhol. Naja, aber das sind dann halt auch wirklich Sachen, die werden irgendwie sonntags mal 100 Kilometer spazieren gefahren. Gar nicht. Das sind einfach, und die sind, also sind, obwohl es eigentlich Autos sind, sind es mehr mal Skulpturen. Ja. Was hier halt passiert haben, wir ganz am Anfang, es stehen immer mal wieder irgendwo einfach Autos rum, die stehen dann da, Autobahnrastplatz. Mhm. Du fährst da so lang, da steht ein Auto, da fehlen alle Räder, die Scheiben sind eingeschlagen, irgendwie alles. Also irgendjemand hat da sein Auto einfach entsorgt. Naja, der hatte vielleicht eine Panne und musste den Wagen da stehen lassen, ist anders woanders hingefahren. Und in der Zwischenzeit haben Teile Diebe eben, weil es da eben schön dunkel war, die dicken Alufelgen abgeschraubt und weiß ich nicht. Das ist das eine, aber ich habe den Eindruck, als würden oft auch Leute einfach ihre Karre irgendwo hinstellen und gehen. Da gibt es auch so typische Dinger. Häufig sieht man ja, hier übrigens auch vor der Tür war das mal, vor einer Weile, stand da ein, ich glaube, das war ein Audi A3, erste Serie, mit einem englischen Kennzeichen, englisches Auto. Stand da, wurde immer weniger, dreckig, platte Füße, eingeschlagene Scheiben. Und diese Autos sind jedenfalls in Berlin häufig von Polen, die in England gearbeitet haben, einfach gekauft. War auch so ein Auto, was in England vielleicht keine Mod mehr hatte. Gab es dafür 300 Mod Pfund. Ist deren TÜV, ne? Ja, genau. Und damit ist der dann eben nach Polen gefahren. War billiger als ein Flug oder billiger als ein Mietwagen oder billiger als ein Zug. Und dann war er da, wo er hin wollte und hat die Kiste einfach stehen lassen. Der lief immer noch offiziell auf den englischen Vorbesitzer und Aber wenn ich jetzt meine Karre einfach irgendwo hinstelle, um sie zu entsorgen, also einfach so wie so ein Sack Müll in den Wald, am Ende kriegen die doch sowieso raus, wem die Karre gehört oder nicht. Das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht. Nicht denkt man eigentlich. Ja, so wegen Fahrgestellen. Ja, was ist das? Erstmal musst du natürlich dann, wer ist zuständig? Ja, wenn es im Wald steht, ist der Förster oder das Ordnungsamt oder die Polizei. Und ist denn das Fahrzeug, was da steht, jetzt tatsächlich Abfall? Das ist ja mal die Frage, nicht? Ist es Abfallmüll oder ist es noch ein Auto? Alleine da hast du dann schon wieder andere Zuständigkeiten. Ne? Das heißt, die haben Angst, dass ich nicht einfach nur meine Karre weggeschmissen habe, sondern die müssen befürchten, dass ich dann irgendwann komme und sage, wo ist meine Karre? Ja. Ich habe die hier zwischengelagert. Genau, das kann ja auch wirklich sein. Ja. Kann ja auch, ich meine, du darfst natürlich nicht im Wald stehen, aber was auch immer. Ne? Ja. Also es ist so, wenn ein Fahrzeug irgendwo steht mit Kennzeichen, dann wird natürlich die Polizei eine Halteermittlung machen. Mhm. Und dann, außer wenn es ein holländisches Kennzeichen ist. Das hat ein Schulfreund von mir gemacht. Der hat auch mal an Autos rumgeschraubt und der hat irgendwo holländische Kennzeichen gehabt. Und hat halt immer, wenn er irgendeinen Schrotthaufen bei sich vor der Haustür auf der Straße stehen lassen wollte, hat er die holländischen Kennzeichen drauf gemacht. Ist nie was passiert. Naja, du kannst natürlich alle ausländischen Kennzeichen, nicht? Da ist dann natürlich jede Behörde erstmal, ein ausländisches Kennzeichen. Da müssen wir jetzt mit den ausländischen Kollegen ins Benehmen setzen und dann kann ja kein Holländisch oder kein Polnisch oder kein Französisch. Nach Hören dieser Ausgabe, nach Hören dieser Sendung werden überall ausländische Kennzeichen geklaut. Naja, die musst du aber erstmal kriegen, nicht? Also, stehen ja überall rum. Naja, stehen ja überall rum, genau. Wobei, ich warne Neugierige, Kennzeichenmissbrauch ist eine Sache, wenn man dann an den Haken kommt, ab und zu wird man dann doch mal erwischt. Ja. Kein Spaß. Kennzeichenmissbrauch ist eine richtige Straftat und da wird auch drakonisch zugeschlagen. Weil der deutsche Staat möchte natürlich diese ganzen Melde- und Kennzeichenbestimmungen, die möchte er sauber durchgesetzt haben. Klar. Kann ich aus seiner Sicht verstehen, das ist manchmal lästig. Ist Urkunde, klar. Wenn man einen Termin haben will, um sein Auto anzumelden, Aber ich meine, die Kennzeichendiebstähle gehen in letzter Zeit richtig hoch. Ne? Also ich habe gerade wieder eine Meldung gelesen, im letzten Jahr 6.000 Mal in Berlin. Und das alles für Benzindiebstahl? Meine Privattheorie ist ja die, legal kriegt man seine Kiste ja nicht mehr zugelassen. Also nicht so ohne weiteres. Da dauert es ein Vierteljahr, bis man einen Termin bei der Zulassungsstelle hat. Oder man zahlt eine Zentillion an den Zulassungsdienst. Oder geht doch mittlerweile aber online. Sagen die. Also bei mir jetzt funktioniert. Bei dir hat es funktioniert? Ja, du brauchst ein Lesegerät für deine elektronische Lesebahn. Nein. Das ist mittlerweile alles, das ist total easy geworden. Ja, dann erklär also, mal. Also du brauchtest früher diesen elektronischen Personalausweis, den brauchst du nicht mehr. Mhm. Jedenfalls nicht in Berlin. Mhm. Ich rede über ein Neufahrzeug. Ne? Ja. Ob es bei Gebrauchten geht, weiß ich sowieso nicht. Aber das ist ja auch nicht so schlimm, weil der ist ja auch schon zugelassen und Hauptsache Versicherung ist geht auch, bei Gebrauchten so. Geht's auch. Ne? Du bekommst halt vom Händler deine Papiere. Mhm. Hast da so ein Fahrzeug, wie heißt das? Früher hieß es Fahrzeugbrief, Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder was ist das? Zwei, also Fahrzeugbrief. Mhm. Du hast einen Fahrzeugbrief, da ist ein Rubbelfeld. Mhm. Dann gehst du, wie heißt das, IKFZ, so eine Webseite vom Amt, gehst da hin, rubbelst dieses Feld frei, entwertest dadurch diesen Fahrzeugbrief automatisch. Du machst ihn scharf. Oder machst ihn scharf. Ja. Also trägst diesen Code ein, den du da siehst, trägst ein paar Daten ein, also wirklich so Name, Adresse, tralala, willst du ein Wunschkennzeichen, ja, nein. Warte mal, ich habe das freitags nachmittags gemacht. Nächsten Mittwoch hatte ich die Siegel im Briefkasten. Du hast also die Siegel, Schutzstempel hast du selber aufgeklebt? Habe ich selber aufgeklebt. Da ist dann sogar so eine richtige, so eine Schablone dabei, dass es genau trifft. Mhm. Halt, du kriegst die Siegel, kriegst TÜV und gehst damit dann nur zum Schildermacher und holst dir für ein aberwitziges Geld Schilder, obwohl sie eigentlich nur 3,80 kosten. Ja, du kannst ja auch online bestellen, wenn man sich auskennt. Ich ja nicht. Außerdem muss es schnell gehen. Ich wohne ja in Tempelhof und bin dann rüber nach Kreuzberg dann zum Schildermann. Und das hat wunderbar funktioniert. Der einzige Haken war, ich habe ja ein Wohnmobil. So. Wohnmobile kann man nicht online zulassen. Ja? Du kannst das Fahrzeug online zulassen, aber dann ist es ein PKW. Und im Fall meines Campingbusses kostet der, wenn du den als PKW betreiben willst, über 800 Euro Steuern. Und das willst du halt nicht. Und das habe ich irgendwie gedacht, warum habe ich jetzt hier so einen krassen Steuerbescheid bekommen? Ah. Hab dann da angerufen, Sie haben den ja online zugelassen. Da steht doch, dass Sie Wohnmobile gar nicht online zulassen. Du hast also das Kleingedruckte wieder nicht gelesen. Aber prinzipiell funktioniert es. Und dann musste ich halt nochmal nach Lichtenberg. Ist ja Ländersache. Also das funktioniert nicht immer überall. Okay. Also Berlin war, glaube ich, einer der letzten. Also es gab in Baden-Württemberg, ging es schon ewig. Ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwo gelesen, dass das größte Problem war, als sie damit angefangen haben, vor 2 Jahren, glaube ich, haben die das gestartet, dass die Hersteller die Daten ihrer Fahrzeuge noch nicht beim KBA hinterlegt hatten. Genau. Das war so irgendwie das Problem. Genau, die machen ja immer einen Abgleich. Das hat ganz wunderbar funktioniert. Die machen einen Abgleich mit den Daten, die du eingibst. Mhm. Passen die Daten, die Holger Klein eingibt, zu den Daten, die uns der Hersteller zu der Fahrgestellnummer übermittelt hat. Genau, und wenn du ein Wohnmobil hast, hast du halt noch so ein Code of Conduct Papers, so 8 Seiten, kleingedrucktes, wo dann die arme Dame in der Zulassungsstelle wirklich mit der Lupe drauf geguckt hat. Und das kannst du da nicht mit eingeben bei IKFZ. Aber das war eine ganz bizarre Erfahrung, die ich da mit der Zulassungsstelle hatte. Habe ich das alles gemacht, habe das abgeschickt. Und dann kriegst du eine Bestätigungsmail, ihr Antrag ist eingegangen. Und dachte, ja, das ist ja schön. Aber was heißt das denn? Weil das Ding hat keine Fehlermeldung ausgegeben. Heißt das, hat geklappt oder was? Ich weiß es nicht. Dann wurde ich nervös, weil die Woche drauf wollte ich den Wagen vom Händler holen. Wir wollten direkt weiterfahren in den Urlaub. Dann habe ich da angerufen, Freitag, spät Nachmittag, 17.30 Uhr, 18 Uhr oder so. Nur mal von der Zulassung, die auf dem Papier, auf der Mail stand. Eine Frau ran, blablabla, Berlin. Ich so, schrecklich, ihr Auto zugelassen. Ich wollte jetzt wissen, ob das, weiß ich gar nicht. Sagt Herr Klein, oder ich weiß gar nicht, ob es meinen Namen gehört. Glauben Sie wirklich, dass um diese Uhrzeit am Freitag in der Zulassungsstelle noch irgendjemand arbeitet? Sie sind hier beim Bürgertelefon gelandet. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Sagt sie, ja, IKFZ kenne ich mich nicht mit aus. Ich gebe Ihnen mal eine E-Mail-Adresse. Da gibt es dann so eine spezielle E-Mail-Adresse. Schreiben Sie da mal hin. Ich dann mittlerweile 18 Uhr irgendwas. Freitag 18 Uhr. Hilfe! Ich weiß nicht, ist mein Auto zugelassen? Panik, Holgi. Samstag früh 9:30 kriege ich eine Antwort von der Zulassungsstelle. Samstag. Nein, alles gut. Antrag ist schon bearbeitet. Nächste Woche bekommen Sie die Siegel. Oder? In Berlin. Ich bin baff. Ja. Also ich habe auch da gesessen und gedacht, okay, das ist eine Falle. Das ist wahrscheinlich irgendwann. Nee, das hat wirklich ganz hervorragend geklappt. Und danach musste ich dann halt nur nach Lichtenberg und das Ding umschreiben lassen, weil ich dann... Da hast du das doch nochmal gehabt. Ja, wegen der Steuer. Ja. Also ich hätte ihn auch als PKW laufen lassen können, weil versichert war der eh als Wohnmobil. Aber nach der Reise oder hast du es noch vor der Reise? Nach der Reise. Ist mir nach der Reise erst aufgefallen, weil dann erst der Steuerbescheid kam und ich dachte, nee, Euda, dass ein nagelneues Auto mit Euro 6D Temp hinten ja. kommt, irgendwie Rosenduft raus, dafür kann das kann keine 800 Euro kosten. Und so, und ich bin jetzt so gespannt, wie ihr von der Zulassung eines Neuwagens zurück zum Thema findet. Naja, man muss ja mit irgendwas anfangen, ja, liebe Redaktion. Und bevor man mit der Entsorgung anfängt, muss man ein Auto erstmal zulassen. Genau, ne? Genau. Also passt so schon, ist schon aus. Folgerichtig. Ne? Und wie wir dann jetzt wieder... Wann willst du denn dein Auto entsorgen? Weiß ich nicht. Also die Frage ist halt, wie lange hält mein Auto? Das ist ja die Frage. Das ist halt ein Neuwagen. Mhm. Das spielt ja eine Rolle, wie pflegst du ihn? Wie, ja? pflege wie gut ihn? Ist die Konservierung ab Werk? Ja. Wie funktioniert die Tribologie? Also das Schmieren aller bewegten ja, Teile? Genau. Das ist halt normalerweise, du siehst ja, also es ist ja ein Westfalia Nugget. Und du siehst ja 30 Jahre alte Nuggets rumfahren, die noch wirklich sehr gut in Schuss sind. Also ich muss mal gucken. Aber es also, gibt auch welche, die sind beklagenswert. Ja, das stimmt. Also ich muss wirklich mal gucken, dass das, ja, er parkt halt draußen. Das ist das Hauptproblem. Also ich habe keinen Carport. Obwohl eigentlich könnte ich mir mal einen Carport einfach auf dem Parkplatz vor die Haustür bauen. Genau. Weil Autofahrer dürfen ja alles. Genau. Einfach auf öffentliches Straßenland bohrst du da so ein paar Dübel in die Erde, ne? Geht schon. Das regeln wir in der nächsten Sendung, das Problem. Und den Rest von der Entsorgung auch. Rostschutz und Konservierung. Rest von der Entsorgung. So, naja, natürlich. Nicht nur das Auto muss entsorgt werden, sondern auch alle Betriebsstoffe natürlich. Ne? Ja, aber das macht ja der Kartenstecker. Macht der Kartenstecker, aber zwischendurch musst du es doch auch mal machen. Stimmt, das ist auch ein Entsorgungsthema. Ölwechsel und so. Alte Reifen. Ja, das macht ja der Reifen im Mann. Naja. Das ist, weil du machst es selber alles, ne? Darum hast du ja auch die Garage auf dem Dorf. Weil das da kann man anders. Alte Reifen hinterm Haus verbrennen. Nee, weißt du, was man... Mit den Schweinen zusammen... Nee, weißt du, was man mit den alten Reifen auf dem Dorf macht? Die legt man zu diesen Monster... Misthaufen, ja. die kippen ja da die Exkremente und Reste vom Feld und machen daraus eben Humus, leicht vereinfacht gesagt, und es wird abgedeckt. Stimmt, dann ist eine Plane und da liegen über Reifen drauf. Genau, als Gewicht, damit der Wind die nicht hochfegt. Ja. Nicht? Und da ist jeder Reifen hoch willkommen. Ne? Echt? So. Ich muss einfach nur zum Bauern gehen und sagen, brauchst du Reifen? Nein, die haben schon viele Reifen, aber wenn irgendwann, glaube ich, die werden auch mal weniger wieder. Ja, aber Schmierstoffe entsorgen, so, macht man das? Also ich käme überhaupt nicht auf die Idee, einen Ölwechsel selbst zu machen. Ich wüsste gar nicht wie, außer mit dem, es gab ja dann früher diese Rüssel, die du dann beim Peilstab reintun konntest, ja. Aber den Schmock hast du dann ja unten trotzdem nee, diesen ganzen Schmatter drin. Das ist wie beim Smart. Ich habe mir extra jetzt eine neue Ölwanne gekauft mit Ablassschraube. Ja. Ja. Die alte Ölwanne bei meinem Smart war durchgerostet. Habe ich noch nie gehabt, dass eine Ölwanne durchrostet. Das klingt irgendwie falsch. Ja, war aber so tatsächlich. Nee, aber macht man noch Ölwechsel selbst? Und wenn ja, wie und ich? Wo? Also du musst dann ja wirklich in so eine Mietwerkstatt und auf Holger, die Bühne. Nein. Das hängt natürlich auch wieder ein bisschen vom Auto ab. Also bei meinen alten Kisten ist Ölwechsel eine Sache von 10 Minuten. Ja, wirklich. Ja, Mercedes 190e, schraubst du oben den Ölfilter raus, also wie eine Glühbirne. Mhm. Löst unten die Mutter, also die Schraube von der Ölwanne, dann läuft die Plörre raus in eine Wanne, schraubst wieder zu, Ölfilter wieder rein, den neuen, und gießt oben neues Öl rein, fertig. Ja. Und den Inhalt der Wanne tust du in die alte Dose, die mittlerweile leer ist, und gibst beim Händler ab, wenn du neues Öl kaufst. Oder beim Recyclinghof. Genau so ist es. Und sonst, was muss man denn sonst entsorgen? Bremsflüssigkeit und sowas? Ja, läuft Bremsflüssigkeit ist auch Sondermüll. Okay. Kühlmittel, also das Kühlmittel. Stimmt, das aus, vor allen Dingen das aus der Klimaanlage, das Zeug, das ist ja auch noch giftig, oder? Naja, das kannst du nicht selber machen. Mhm. Das wird ja abgesaugt, das ist ja ein Gas. In dem Augenblick, wo du da auf den Knopf drückst, machst pfff. Und das ist natürlich, also wenn es noch so eine alte Klimaanlage ist, dann setzt der Klimawandel dann eben nicht erst 2040 ein, sondern schon morgen um 12. Ja. Das war bei meinem Benz, der 124er, da war die Klimaanlage auch kaputt und da hätte halt auch mal neues Kühlmittel reingemusst. Aber das, was da rein muss, das gibt's ja nicht mehr in der EU. Das wird dann halt irgendwie von außerhalb der EU, also Ukraine oder so, von da wird's dann in die EU geschmuggelt und kostet irgendwie eine Füllung dann direkt 600 Euro oder so. Naja, das ist halt nicht Kokain Füllung. Da reinzuschütten. Ja, genau. Aber auch da gibt es inzwischen Lösungen. Nicht? Also gibt ja Hilfslösungen oder Hilfstechniken, die natürlich komplett illegal sind. So. Aber da fahren manche Leute fahren mit Propan. In der Klimaanlage. Ja. Geht auch. Ja, man kann auch Zeppeline mit Helium betanken, das geht auch. Nee, man kann auch Zeppeline mit Wasserstoff. Jetzt habe ich meinen eigenen Hindenburg-Witz kaputt gemacht. Kommen wir zum Ende der Sendung. Ende der Sendung beantworten wir Hörerfragen, so denn Hörerfragen eingehen. Hörerfragen stellen können nur Leute, die uns auf Steady oder Patreon abonniert haben, weil da gibt's dann ein Kommentarfeld. Diese Kommentare lesen und bearbeiten wir und nehmen sie mit in die Sendung. Immerhin eine haben wir schon mal gekriegt, nach all den Jahren. Blieben eben keine Fragen offen, ist doch schön. Genau. Jemand fragt, tanke ich jetzt E10 oder doch weiter E5? Tja, von der alten wie ein Dachdecker. Okay, aber... Ist eigentlich egal. Also E10 hat eben bis zu 10% Bioethanol als Anteil, ja. Spiritus. Und E5, was als super läuft, das heißt ja nicht E5. Ne? Das eine heißt super E10 und das andere heißt nur super an der Tankstelle. Ach, ist mir auch noch nie auf. Ich nehme immer das Billigere, das ist E10. Das ist E10, ja. Genau. Und Super hat auch Bioethanol als Anteil, aber ja. Eben nur bis zu 5%. Aber macht das irgendwas am Auto? Naja, wir haben mal so einen Test gemacht, der keinen Anspruch auf wissenschaftliche Exaktheit hat. Aber in der Tat hat das gleiche Auto auf der gleichen Strecke mit dem gleichen Fahrer mit E10 ein bisschen mehr Sprit verbraucht als mit Super. Ja, das war ein alter Mercedes, ein 220er. Ein bisschen mehr heißt? Naja, also das war eine kurze Strecke. Wir haben es ausgerechnet, was kostet uns denn jetzt der Kilometer in Euro und Cent? Ja. Das war also wirklich im Bereich der Rechenungenauigkeit. Okay. Ja, weil das eine ist zwar ein bisschen teurer, verbraucht aber weniger. Und das andere ist eben billiger, verbraucht dafür mehr. Also das kann man halten wie ein Dachdecker. Interessant ist natürlich für die Politiker, dass man möglichst viel E10 tankt. Weil man dann natürlich aus nachwachsenden Rohstoffen, Bioethanol wird ja aus Lebensmitteln gemacht. Aus Energiepflanzen genau. Gemacht. Und das wird aus derselben Energiepflanze, aus der wir auch Popcorn machen. Ne? Genau. Und das wird dann eben hochgerechnet und dann gibt es dann Leute, die sagen, ja, wir haben dadurch so und so viele Millionen Tonnen CO2 eingespart. Aber dem Motor macht das nichts mehr, ne? Das ist dem egal, oder? Jein, auch da ist muss man ein bisschen differenzieren. So ein moderner Motor, der ja zu einer Zeit entwickelt wurde und ein Lastenheft hat, in dem E10 schon drin stand, ja. Dem macht es nichts. Aber es gibt die ersten Benzin-Direkteinspritzer, ja. Die es gab. Die wurden über welches Jahrzehnt reden wir da? Na, die waren, wann kamen die so in den das waren die 90ern schon. 90er. Ja. GDI, Mitsubishi, wann kam der? Ja. Ja, das kam, also Ende der 90er. Okay. Jedenfalls wurde er in den 90ern entwickelt, das kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt, mein 80er Jahre Mercedes-Motor hätte das einfach geschluckt. Also hat er ja auch, aber... Nee, pass auf, okay. Wir reden von Direkteinspritzer. Ja. Und die Direkteinspritzer wurden damals mit Komponenten gebaut, die Probleme kriegten mit dem Bioethanol. Also da setzte dann Korrosion ein, motorinterne Korrosion an den Einspritzkomponenten. Und die hatten damit wirklich ein Problem. Später dann, also die Direkteinspritzer, die dann später kamen, die ganzen TSI-Motoren, die wussten schon bei der Konstruktion, dass sie mit E10 betrieben werden. Und deswegen wurden eben andere Materialien verwendet. Mhm. Also ganz frühe Direkteinspritzer würde ich nicht mit E10 betanken. Und davor? Davor, da streiten sich die Geister, da werden die Kunststoffe, die das Kraftstoffsystem betreffen, angeblich undicht, spröde, brechen. Ob das jetzt am E10 liegt oder am Alter der Autos, kann man natürlich nicht sagen. Oder an beidem. Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall heute, wenn man Ersatzteile kauft, die aus einer dubioser Quelle kommen, aus China zum Beispiel, immer noch Unverträglichkeiten mit E10. Also du hast dann wirklich vor der Zeit glasharte Kraftstoffleitungen, ja. Die dann wieder bröseln und wieder ersetzt werden müssen. Also es ist nicht ganz... Man kann allen pauschal sagen, es ist unproblematisch für den Butter- und Brot-Autofahrer, aber es gibt eben so ein paar Sachen, die man beachten muss. Ne? Und das dann aber auch nicht, wenn ich irgendwie mir für, weiß ich nicht, 5 Mille einen 8 Jahre alten Golf hole oder so, da ist es dann völlig egal. Nein, völlig egal. Ne? Was ist ein 8 Jahre alter Golf überhaupt, 5 Mille? Kommt wieder auf den Golf an. Ne? Andreas Kessler, vielen Dank. Das war der Omnibus. Vielen Dank fürs Mitfahren. Wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns gerne ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per PayPal, Steady oder Patreon. Und wer uns dort abonniert, kann sogar bei gelegentlichen Sonderfahrten mit dabei sein. Die Kasse findet ihr auf omnibus.fm.